Beilagen. A10. Hören Sie. Notieren Sie die Gästewünsche. Dialog 1. Nehmen Sie auch eine Beilage? Ja, gern. Bitte Erbsen und einen Salat. Den Salat bitte vor dem Essen.